Ihr blickt beim Dünner stolz, Krieger der nordischen Macht. Wikinger, Nord als Krieger mit unbändiger Wut. Wikinger, Stärke, Stolz und auch Mut. Wikinger, Nord als Krieger mit unbändiger Wut. Wikinger.